Wer nicht vergibt, wird zum Gefangenen der Vergangenheit und der alten Feindschaften, die verhindern, dass das Leben mit neuer Frische weitergeht. Vergebung dagegen befreit den, der vergibt. Abunde Bashmaya, net Kadishmach, Tete, Malkuta, Never Zaviana, Aikana, de Bashmaya of Bara, Pavlan, Lachma, Zunkanania Romana, Vashpoklan, Choven, Alkana Dafknan, Schwoche, Layaben, Vela Tachlan Lesiana, Alabazan Minbisha, Metol Dilachi Malkuta, Bahaila Vateshbukta, Lalam Almin, Amen. Abun Maya. Om Nu Om. Thank you. ein Geiseln und Befreien.